Herzlich willkommen zu unserer Runde belgische Zuckerwaffeln. Ich habe für den lieben Lucky belgische Zuckerwaffeln gekauft, ohne Strop, damit die Plomben drin bleiben. Danke. Greif doch zu, Junge. Du kannst es vertragen. Vielen Dank. Der Lucky hat wie immer mir nichts mitgebracht. Sich selber aber, um das nochmal zu unterstreichen, dass er mir nichts mitbringt. Schmeckt's, Junge? Greif zu. Ich glaube, es ist der Zusatz, damit im Winter nicht das Kühlwasser gefriert. Dass er sich als Energy-Drink hat anschwindeln lassen, wieder mal. Und ja, wenn Sie im Winter jemanden treffen, der nicht friert, weil er reichlich von meinen guten belgischen Zuckerwaffeln gegessen hat, dann ist es herzlich willkommen, unser Lucky. Herzlich willkommen. Mit Vollmunde spricht man nicht. Nimm noch eine. Herzlich willkommen bei dir zu Hause. Der Fred. Ja, jetzt esse ich. Jetzt kannst du hier irgendwas anmoderieren. Aber auch immer lecker. Lucky und Fred. Herzlich willkommen bei der einzigen Radiosendung, die nicht von Valerie Weber kaputt gemacht werden kann. Lucky und Fred. Wir haben heute so Archivausschnitte vom Bayerischen Rundfunk in einem anderen Zusammenhang geguckt, von so einer Sendung aus Schwaben und Altbayern in den 70er Jahren. Da lief ein Typ, ein Reporter durch die Gegend und fragte irgendwelche Bauern was. Und dann, das war im Prinzip die Embryonalform von Mahaba. Dann läuft ein Reporter durch die Gegend, kann idiotischerweise dieses Idiom so ansatzweise und dann kotzen irgendwelche Leute irgendwas ins Mikrofon, kann alles bedeuten und anschließend wird es geguckt im bayerischen Fernsehen. War toll. Sollen wir uns noch über irgendwelche Sachthemen unterhalten oder? Ach, ich finde. Ich in Sonderheit die sämtliche Kommentare unter dem Fahrradputzen-Tutorial, das du so schön zusammen kompiliert hast, kommentieren, zurückkommentieren. Zurückkommentieren. Mhm. Da sind wir auch schon mitten im Thema, denn das große Thema der letzten Wochen ist ja Humor. Was ist das eigentlich? Was darf das? Und wie weit darf man gehen? Ich würde dir jetzt gerne einen Text vorlesen und du sagst mir anschließend, ob das noch Humor ist, ob das von der Meinungsfreiheit gedeckt ist oder ob das eher nicht so ist. Der Text geht wie folgt. 2 Roger Cicero-Tickets zum halben Preis abzugeben. Das war Nils Ruf und der hat sich leider entschuldigt. Ich habe das Problem gar nicht verstanden. Also ja, es ist das grundsätzliche Dilemma gewesen, dass der Witz nicht so gut war. Ich habe gesagt, ein schlechtes Jahr, seinen Sohn Roger zu nennen. Ich habe gedacht, nach Willemsen und Cicero sollte sich jetzt Roger Whittaker ernsthaft Sorgen machen. Alles Roger da oben. Gut, wir haben unsere schlechten Pointen auch rausgehauen. Nächstes Thema. Was weißt du über das Türkei-EU-Abkommen? EU-Türkei-Abkommen, den Pakt mit dem Teufel. Ja, ich glaube, das ist historisch betrachtet, ist das der Versuch, jemandem, der schon schwer Lungenkrebs hat, zu sagen, wir tun jetzt mal so, als würden wir vor 30 Jahren mit dem Rauchen aufhören. Also ich glaube, am Anfang hätte man den Erdogan, mit Verlaub, günstig schießen können, weil er das als Prestige verkauft hätte, wenn es ernsthafte Beitrittsverhandlungen gegeben hätte. Und danach kam die Radikalisierung Erdogans. Das ist jetzt wohlfeil, weil man kann sagen, die wäre vielleicht auch als EU-Erdogan gekommen. Aber das ist jetzt ja ein schmutziger Deal anstelle eines halb sauberen, den man vielleicht vor 7, 8 Jahren hätte haben können. Ich fasse noch mal kurz die Fakten zusammen. Die EU gibt 3 Milliarden Euro an die Türkei und die Türkei weist... Zweimal 3 Milliarden, 6 Milliarden. Also auf der Zeitschiene bis 2018. Mhm. Wir wollen ja hier die Fakten auch richtig haben, wenn ich sie schon wieder... Nee, du fasst die Fakten ja zusammen. Ich fasse die Fakten zusammen. Da können wir sagen, ich habe ja nicht alle Fakten zusammengefasst. 6 Milliarden... Ja. Also wahrscheinlich am Ende mehr, gibt die EU an die Türkei und die Türkei macht als Gegenleistung, also in der Dienstleistungsmentalität, weist sie EU-Mitgliedstaaten auf veraltete Gesetze in deren Gesetzbüchern hin. Womit sie der legitime Nachfolger von Edmund Stoiber war, ein anderer Problembär und übel beleumundeter Despot. Also das scheint so das Rollenfach zu sein, der ja für die EU Bürokratisierungsinitiative geleitet hat und überflüssige Gesetze finden sollte. Erdogan ist seitdem nie wieder aufgetaucht. Ne? Man nennt ihn auch den Weißbier-Moslem Erdogan, weil der das jetzt machen muss. Ich habe eins gefunden, ein Gesetz. Mhm. Paragraph 90 Strafgesetzbuch, kennst du bestimmt? Das ist die Verglimpfungspflicht des Bundespräsidenten. Genau. Ich frage mich immer, wenn ich den nicht verunglimpfen darf, möchte ich ihn ja gern verglimpfen. Wie geht das? Es geht mit Vaseline oder sag ich, du hast viel schönere Frauen als viele andere Potentaten, wenn auch nur 2 bis 3 Jockel. Da fragst du mich jetzt was. Das habe ich bestimmt im Studium mal gelernt, was verglimpfen ist. Glimpflich ist so von dem Wortstamm noch über. Stimmt, aber ein Glimpf, für mich klingt das nach einem Zwerg ich oder sowas. Ich würde trotz allem, was hier schon kritisch angemerkt wurde, meinen Sohn nicht Glimpf nennen. Das sagst du mir jetzt? Tut mir leid, kleiner Glimpf. Weißt du auch, wer als letzter Bundespräsident Paragraph 90 bemüht hat? Christian Wulff. Natürlich. Ja. 2010, als er gerade gewählt war, ist er gegen jemanden vorgegangen, der einen Facebook-Kommentar abgesetzt hatte, irgendwas Böses über Betty, aber nicht das Böse über Betty, was alle anderen dann angeschrieben haben, sondern irgendwas. Sie hatte auf einem Foto den Arm oben und dann hahaha. Ach, die Geschichte, ja. Und da hat er aber doch auch rechte Händel mit, ich glaube, Google gehabt, ob das, oder war das schon das andere Böse? Das war schon das andere Böse. Chateau am Schwanensee. Das ist auch ein bisschen ernüchternd, dass wenn ich mal sterbe, nicht irgendwie noch mal voll die Glocke aufsage oder ein paar Seiten aus Faust zitiere, sondern wahrscheinlich ein Werbelied von McDonald's und Gossip Trash. Das Letzte ist, was sich auf meiner Festplatte findet. Ja, aber du wüsstest dann zum Beispiel auch, dass Christian Wulff das eigentlich angestrebte Verfahren, das dauert halt so ein bisschen, bis so ein Ding vor der Staatsschutzkammer verhandelt wird. Das hat er dann abgesagt, weil er im Frühjahr, Januar 2012, gerade mit anderen Dingen beschäftigt war. Rücktreten zum Beispiel. Ich würde gerne Rosebud sagen auf dem Sterbebett. Lieber als Chateau am Schwanensee. Ja, jetzt überlege ich gerade, was auf meinem Schlitten stand als Kind, aber... Davos. Da stand natürlich, meistens Davos selbstverständlich. Rum. Auf meinem Schlitten stand Davos-Schlitten. Sehr gut. Meine letzten Worte jetzt schon. Davos. Und ich habe lange gedacht, da stünde davor und habe es nicht verstanden, weil das ja in gotischen Schrifttypen war. Stimmt, gotische Schrift, wie wir am Anfang gesagt haben. Ja, lustige Paragraphen bei uns in den Gesetzbüchern drin. Die schnell abgeschafft werden, bevor Donald Trump US-Präsident wird. Ja, das müsste man täglich bemühen. Man müsste angucken, weil zu den Bedingungen der Anwendung des 103 Strafgesetzbuch steht in 104a, wo übrigens auch die Fahne nicht verunglimpft werden darf. Also da stehen sehr viele Sachen drin, die beim Heimspiel Schalke Dortmund absolut außer Kraft gesetzt werden müssen. Nee, aber ganz toll, weil die Einschränkung bei diesem Fahnendings ist, wenn es als Hoheitszeichen gehisst ist oder aus begründetem Brauchtum oder sowas. Das heißt, wenn ich die Flagge welches Landes auch immer vor deren Botschaft anzünde, dann ist das ein Vergehen, also ein Straftatbestand. Mhm. Wenn ich aber eine selbst mitgebrachte, im Geschäft käuflich erworbene Flagge einfach so in der Hand halte und die anzünde, ist es nach dem Gesetz, wenn man es wörtlich auslegt, kein Straftatbestand. Und das ist doch schon mal beruhigend zu wissen. Mitte der 90er Jahre wurde Deutschland mal irgendwas bei einer Europameisterschaft, also im Fußball. Und die Dortmunder Fans waren so überrascht davon, dass sie ihre schwarz-gelben Fahnen rausholten und ein Stück Rot dran tackerten und damit Autokorso machten, was visuell den Eindruck für den kundigen Thebaner erweckte, als sei Belgien Europameister geworden. Hat aber keiner gemerkt und war ein schöner Abend. Kann man dieses Jahr wiederholen, wenn Belgien Europameister wird? Man muss aber mit dem Land, zum Beispiel Amerika, gegenseitig diplomatische Vertreter ausgetauscht haben. Das ist der Fall. Dann muss dieses Land selber auch glimpfen. Richtig. Also jetzt, um es mal sprachlich, handlich zu machen, das muss glimpflichtig sein. Respektive eben, dort muss das Nicht-Glimpfen auch strafbar sein. Und dann gibt es noch eine Reihe Bedingungen. Und dann würden wir Donald Trump beleidigen können. Und er ist die Frage, ob der uns überhaupt beleidigen kann. Oder ob wir vielleicht das eine Land sind. Nee, uns hat er auch schon beleidigt. Er hat eigentlich alles schon beleidigt. Ja, ich glaube, dass Donald Trump wirklich sehr unappetitliche Dinge tut. Denn kein Mensch würde diese Frisur tragen, wenn er nicht von noch viel schlimmeren Sachen ablenken müsste. Weltgeschehen. In Brüssel, wir hatten schon wieder Terroranschläge. Ja. Wir hatten an dem Tag eine Sendung zu produzieren und erst sagt der Regisseur ab, ich stehe in Brüssel. Und dann sagte der Studiogast ab, ich stehe in Brüssel. Und ich dachte, was haben die denn alle mit Brüssel zu gehen? Und dann habe ich mal in die Meldungen geguckt. Ja. Wir sehen, dass aus Belgien leider nicht nur leckere Zucker war. Möchtest du eine? Ja, komm. Greif doch bitte zu. Im Andenken. Mhm. Ja, Brüssel. Ich fand es unterm Strich nicht gut. Nee. Wenn man mal klar eine Meinung raushauen darf hier. Ah, und die lecker. Die sind unverändert lecker. Der Belgier lässt sich nicht verrückt machen. Ja. Brüssel hat ja auch leider wieder gezeigt, dass wir ein Problem mit eingewanderten Extremisten haben. Also die Bomben waren kaum hochgegangen. Da hat Vera Lengsfeld, kannst du noch mal kurz zusammenfassen? Der war gut. Soweit bin ich noch gar nicht. Aber Nein, also eingewanderte Extremisten, Vera Lengsfeld, das ist schon fucking gut. Ich glaube, ihr Sohn hat noch Asyl in der CDU, sie selber ist raus. Kam ja eigentlich so von der linken bürgerbewegten Ecke und als sie damals in die CDU wechselte, fragten viele, was hat das fast zum Überlaufen gebracht? Kann ich auch, ja, kann ich auch. Vera Lengsfeld hat irgendwas auf Facebook geschrieben, angeblich aus Versehen. Das ist auch, wie oft postest du aus Versehen was bei Facebook? Ich benutze die Tastatur, wenn Facebook aufgerufen ist, überhaupt nur mit den Ellbogen. Das ist komplett Durchfall, was ich da schreibe. Ich habe extra nochmal Coprolalin nachgeguckt aus aktuellem Anlass. Bei mir hat mein Sohn neulich schon das erste Facebook-Update geschrieben. Windel drauf geschmissen oder was? Nee, einfach einmal über die Tastatur. Euer Lucky. Schön, habe ich gelesen, habe lange drüber nachgedacht. Was hat denn Vera Lengsfeld eigentlich so zu der Sache beigetragen? Vera Lengsfeld hat geschrieben, also natürlich nicht, also im Nachhinein hat sie gesagt, sie hätte es nicht geschrieben, sei ein Versehen gewesen, bla bla bla, man kennt das. Achtung, ich zitiere, gelobt sei Angela Merkel, die Warmherzige, die Vorausschauende. Sie hat alles dafür getan, dass der Terror in Europa Fuß fassen kann und seine Söhne hier die eigene Zukunft von einer gestörten Welt verwirklichen können. Lasst uns Angela Merkel feiern, sie hat es geschafft. Zitat Ende. Es gibt ja diese unklaren anderthalb Jahre in der Biografie von Angela Merkel, wo sie angeblich eine Reise quer durch die Sowjetunion gemacht hat. Experten bestreiten bis heute, dass das möglich gewesen sei. Da bauen dann die Verschwörungstheorien drauf auf, dass Merkel nicht nur so, ich mache jetzt hier eine charakteristische Bewegung mit Mittel- und Zeigefinger vor dem Mikrofon, mit Putin sei aus alter Zeit, sondern natürlich eine KGB-Offizierin im verdeckten Einsatz bis heute. Wahrscheinlicher ist, dass sie in Belgien zur Ghettobildung beigetragen hat. Genau. Und das hat Frau Lengsfeld durchschaut. Ja. Gut, dass das mal gesagt wird. Ähnlich qualifizierte Äußerungen kamen von Beatrix von Storch. Das ist ein gutes Argument, sich vom Adel in Deutschland endgültig verabschiedet zu haben. Ja, der Wissenschaftler Dingens von Storch hat sich neulich in einem länglichen Interview, ich glaube Klimaforscher auch, ja, distanziert, hat ein bisschen mokant gesagt, na, die hätte ja vielleicht auch diesen Namen gar nicht angenommen, weil sie aus einem noch bedeutenderen Gotha-Insassen-Adelshaus käme. Oldenburg. Die Oldenburger, also ich habe es so verstanden, dass die Oldenburger sich sowas nicht würden bieten lassen und dann muss Beatrix eben einen anderen Adelsnamen besudeln. Und das fand er aber auch nicht lustig. Das ist so ähnlich wie der Herr Petri, der mit diesen drei Kindern, ich glaube mit vier sogar, Kindern in die CDU eingetreten ist, weil er keinen Bock mehr hatte. So, ihre Alte hat auch wieder was gesagt und so. Herr Pretzel, der auch aus dieser noch einigermaßen rechtsstaatkompatiblen europäischen Parlamentsfraktion geflogen ist, Lebensgefährte von Frau Petri, wiederum seine vier Kinder bei seiner Partnerin geparkt. Und wir sind alle gespannt, ob der Programmentwurf für das AfD-Programm weiter. Die Kernfamilie. Die Kernfamilie, die eheliche Treue und staatliche Zuschüsse für den Erhalt von Ehen fordert, anstelle des verfehlten Modells der Alleinerziehenden. Viel Spaß. Staatliche Zuschüsse für den Erhalt von Ehen? Stand in diesem Draft, in diesem Entwurf drin. Geile Idee. Die wollten auch den, es ist jetzt sprachlich etwas unscharf, wenn ich sage, sie wollten den Sack mit der Beschneidung nochmal aufmachen. Das ist wohl schon gestrichen. Bei Beatrix von Storch wird ja auch immer wieder darauf hingewiesen, dass ihr Opa Finanzminister bei Adolf Hitler war. Hm. Ich finde das ungerecht. So ein Opa kann auch nichts dafür, was aus der Enkelin wird. Stimmt. Medien. Ich würde gerne über eines meiner Lieblingsthemen sprechen. Ich nenne, aber doch nicht hier. Entschuldigung. Ich nenne es Journalism in Progress. Mhm. Also, dass du nicht mehr mit einer Meldung, einem Inhalt, einem tatsächlich bestehenden Sachverhalt konfrontiert wirst, sondern mit der möglichen Entwicklung zu diesem. Mhm. Also, das ist klar, dass wenn irgendwo am Flughafen in Brüssel irgendwas explodiert, du sagst, oh, Explosion, und dann kommt die nächste Sache und sowas. Solche Sachen, früher hätte man da auch erst in der Tagesschau von erfahren, heute ist es natürlich anders. Kann ich verstehen, dass da irgendwie diese Entwicklung, dass man der irgendwie... wie heißt das? Rechnung tragen? Mhm. Dass man dieser Entwicklung Rechnung trägt. Anders ist das bei so Themen wie, um nochmal drauf zurückzukommen, Roger Cicero ist tot, dann kommt die Eilmeldung über die Apps per Push-Funktion, dann kriegst du irgendwie so hier, Roger Cicero ist tot, dann gehst du da drauf direkt und dann steht da, Roger Cicero ist tot. Ja. Das ist gerade alles, was wir wissen. Und ich dachte so, naja, aber wie wäre es denn einfach, wenn ihr das erst berichtet, wenn ihr einfach wisst, was Ambach ist? Du kaust sehr nachdenklich. Wie wär's dann? Na, wärst du Zweiter oder Dritter? Das geht in diesem Nachrichtenwindhunderennen nicht. Du kannst die Leute nicht 10, 20 Jahre beruflich drauf konditionieren, ihr müsst so schnell sein, wie es irgendwie geht. Und dann sagen ja nun doch nicht. Ich finde, das Spiegel Online macht das ganz gut. Da ist eigentlich immer nur diese Allmeldung und dann steht Näheres in Kürze. Aber mich fasziniert an dem Angang, den du ansprichst. Ja, es gibt jetzt so eine Reihe journalistischer Phänomene, die sind mir früher nicht so deutlich aufgefallen. Zum Beispiel der Nachrichtenerwartungs-Ü-Wagen. Also da könnte jetzt was passieren. Stellen wir schon mal einen Ü-Wagen hin. Auf dem Ü-Wagen sitzt natürlich auch ein Reporter, Reporterin. Die muss dann auch geschaltet werden, kostet ja alles Geld. Und schon ist es passiert. Zum Beispiel der Flüchtling am Lager so, der sich umgebracht hat. Da wurde 2 Tage drüber berichtet, bis dass man dann sagt, ah, stimmt übrigens gar nicht. Aber du kannst natürlich nicht so einen 20.000 Euro Ü-Wagen und da sind 5, 6 Leute drauf, dann die Funkstrecke, die Reporterin, das kannst du da nicht hinstellen, ohne dass dann Programm produziert wird. Also muss die im Zweifel dann noch einen Tag Aufsage machen darüber, dass es alles gar nicht gestimmt hat. Das ist Nachrichtenerwartungsjournalismus. Ich finde das sehr reizvoll, weil wenn du stimulieren kannst, dass die Leute denken, da könnte was passieren, dann stehen da schon 3 Ü-Wagen und kannst schon die ersten Interviews geben. Das heißt, am Ende müsste gar nichts mehr passieren. Das ist ja auch im Prinzip das Grundprinzip von Terrorismus. Mhm. Wenn wir an der Stelle kurz linguistisch auseinanderschalten können, Terrorismus und Terror. Denn das eine, Terror ist ja der Schrecken und Terrorismus ist ja quasi die Herrschaft des Schreckens, also die ja im Idealfall, also praktischerweise für den Terroristen, einhergeht mit gar keinem Terror mehr. Das heißt, dass die Leute nur noch Angst haben, aber du nichts mehr sprengen musst. Es reicht, wenn sie uns die Peitsche zeigen. Ja. Ja, Terrorismus geht mit der Angst vor dem Terror einher. Und das wiederum funktioniert ja nur, wenn der ganze Spaß öffentlich ist. Das heißt, die so-called vierte Gewalt ist ein entscheidendes Werkzeug in dem Spiel. Und gibt uns übrigens auch die Frage, wieso wir bei NSU von Terror sprechen. Weil das unterlag komplett dem Prinzip der Geheimhaltung. Der NSU ist ja nicht eifersüchtig gewesen und hat gesagt, nee, nee, Dönermorde, da seid ihr mal ganz schön auf der falschen Spur, sondern wir wollen Angst und Schrecken unter Migranten verbreiten. Komisches Phänomen. Ja, auch nicht ganz unaufwendige Bekennervideos zu produzieren. Und geheim zu halten. Ja. Das wäre der RAF nicht passiert. Da sollten sich manche dieser Tage ein Beispiel dran nehmen. Ja. Ich sag keine Namen. Bin Laden ist doch tot. Wer? Mich stört vor allen Dingen dieses Phänomen, was es jetzt auf Facebook vermehrt gibt, dieses Livestreaming, Video-Livestreaming von irgendwelchen Ereignissen in den USA, sehr beliebte Parteitage und Wahlkampfveranstaltungen, weil ist ja gerade da. Und du bekommst irgendwelche ungefilterten Eindrücke, halt so live, aber das, was eigentlich ein Reporter leisten sollte, was er selbst in einer Live-Schalte in einer Fernsehsendung machen würde, nämlich einordnen, sagen, wo er ist, was das ist, irgendwie das Ganze... Du sprichst Heiner Bremer jetzt ein bisschen aus dem Herzen. Ja, gerne. Kann man das nicht irgendwie abgefuckter sehen und sagen, ja, Pinterest war ein ganz großer Scheiß, weil jetzt jeder irgendwie live und dann gab es noch Periscope, das war der noch heißere Scheiß und ich möchte gar nicht wissen, was mit diesen ganzen Unternehmen wieder im Moment die Bilanz aussieht. Das ist auch Versuch und Irrtum im Moment, so wie als der erste funktionierende Verbrennungsmotor da war, haben alle anderen auch noch schnell einen erfunden und die allermeisten waren auch nach 5 Jahren wieder vergessen. Stört mich nicht. So. Ja, aber die Leute fahren ja immer noch Auto. Ich habe eine SMS bekommen. Das ist auch schon dieser Live-Journalismus. Herr Küppersbusch hat eine SMS bekommen jetzt. Ja, wobei wir ja das hier als Podcast rausgeben und nicht live. Du störst mit Sachargumenten. Entschuldigung. Und natürlich dieses ganz große Live-Journalismus-Thema, die Älteren werden sich noch erinnern, Panama Papers. Oh, da ist ja die AfD jetzt auch in der Klemme, weil entweder muss man ja sagen, das ist genau unser Thema, die Bosse stecken sich die Taschen voll und bescheißen die kleinen Leute. Dann profitiert man allerdings von einem Konsortium von Lügenpresseorganen hervorgebrachten journalistischen Ergebnis. Oder man sagt, das ist alles Lügenpresse, stimmt nicht, lass doch die Superreichen in Panama in Ruhe. Und das fand ich genial, weil sie haben Folgendes gemacht. Sie haben gesagt, es sei eine von der Lügenpresse losgetretene Phantomdebatte, denn tatsächlich würden ja Millionen von Bürgern dem Euro nicht mehr vertrauen und im Ausland Anlageziele suchen. Also die Camerons, die da ein paar Millionchen geparkt haben, sind gerade Cameron, dass der also sein Problem mit dem Euro hat, verstehe ich. Da habe ich doch ein bisschen vor der Pressestelle da meinen Hut gezogen. Und dem Rechnung getragen. Auch mal diese schöne Wendung nochmal. Den Sack zugemacht. Ohne Beschneidung. Erstens frage ich mich, wie eigentlich so Panama im Ausland wirkt, weil wir verknüpfen ja mit Panama. Was? Den Panama-Hut. Janosch. Oh, wie schön ist Panama. Mhm. Also, wie ist das so im Ausland, wo nicht irgendwie Kindheitserinnerungen oder Kindheitserinnerungen zweiter Hand, also über die eigenen Kinder damit verknüpft werden, sondern wo es halt einfach irgendwie so ein Land ist. Für die USA ist es halt das Land mit dem Panama-Kanal. Also amerikanische Kinder sagen immer, gab es nicht mal eine Fluggesellschaft, Panamerika. Stimmt. Panam. Da habe ich auch immer, das ist die Fluggesellschaft von Panama. Ha, weit gefehlt. John McCain ist ja auf einer... Hat die Fritten erfunden. Richtig, der ist aber geboren auf einer Militärbasis am Panama-Kanal. Nicht in einem Nummernkonto. Und weil er auf dieser Militärbasis, also auf amerikanischem Boden quasi geboren ist, konnte er US-Präsidentschaftskandidat werden. Wenn der nicht in dieser Militärbasis... Das heißt aber, dass die jetzt noch in Guantanamo sind, können alle US-Präsidenten werden. Wenn sie da geboren werden. Ah, das ist glaube ich, gar nicht zulässig. Heißt man dann, wenn man da geboren wird, Panamist, Panomator, Panekop, Panamöse... Wir wollen das ja auch fair gendern. Die andere Sache bei den Panama Papers, um jetzt mal die wirklich interessanten Sachen hervorzuheben. Ich fand es schon super. Die Herrscherfamilie Aserbaidschans, der Aliyev-Clan. Mhm. Mit denen du ja befreundet bist, seit du für sie den ESC ausgerichtet hast. Richtig. Mhm. Das ist eine enge persönliche Freundschaft. Ich reise besser nicht mehr ein in dem Land. Wer weiß, was da in meiner Akte steht. Das war doch, wo in der Halbzeit da beim Punkteauszählen auch noch der Schwiegersohn des Diktators ein Lied singen durfte. Klar. Das fand ich toll. Da muss ich sagen, Olympia 36, wir waren wieder viel zu schüchtern. Ja. Mal davon ab, dass Hitler unseres Wissens keinen Schwiegersohn hatte. Und der nicht singen konnte. Aber Schönheitstanz von Eva Braun. Zwischen zwei Goldmedaillen von Jesse Owens. Ja. Gut. Dieser hochsympathische Aliyev-Clan ist natürlich auch irgendwie in diese Panama Papers mit verstrickt. Man wundert sich, die familieneigene Stiftung und so weiter. Klar. Und es gab die, würde sagen, normal irre Verschwörungstheorie, dass dieser kurz wieder aufgeflammte Grenzkonflikt mit Armenien in Bergkarabach an dem Wochenende bevor am Montag die Panama Papers. Wir müssen was machen, wir haben schlechte Presse. Dass die tatsächlich ein Ablenkungsmanöver waren, um innenpolitisch kurz mal die Richtung vorzugeben, wohin es geht. Was unterstellt, dass es in Aserbaidschan eine freie Presse gäbe, die über Panama Papers berichten könnte? Ja, also oder ein Internet. Ja, es ist schon da. Interessant an dem Beispiel Aserbaidschan, das du ansprichst, finde ich auch, die Nachricht bei Spiegel Online war, dass jetzt Putin aber endgültig geschlagen sei, weil, und dann kam in den Ausführungsbestimmungen Panama Papers und dann die erste Welle lief aus dem Umfeld von Putin und irgendwann wurde dir beim Lesen auch ausführlicherer Spiegel Online Meldungen klar, das Wort Putin kommt in dem kompletten Investigationsbericht nicht vor, aber irgendjemand hatte wohl Bock zu sagen, ja, was machen wir damit? Ach komm, wir hängen das einfach mal Putin an. Und als ich dann am nächsten Tag mehr Zeitungen dazu lesen konnte, also immerhin innerhalb Deutschlands ein breit gefächertes Bild aus Süddeutscher und anderen Organen, merke ich, ach so, das ist gar keine Putin-Geschichte, das geht ja sehr schön auch um alle anderen hier. Das hat mich enttäuscht. Es spricht aber noch mal mehr dafür, sich selbst die eigenen Freunde sehr gründlich auszusuchen, damit da nicht irgendjemand im Umfeld ist, der irgendwie, keine Ahnung, Konto in Luxemburg hat oder sowas und das dann am Ende irgendwie auf einen selbst zurückfällt, weil... Ja, das stimmt. Also dieses Heinzer-Umfeld. Die Schellisten da ja. In deinem Freundeskreis sehe ich kritisch. Vor Schellisten ist kritisch. Zu warnen. Okay, auf meinem Zettel steht Gauck in China, Obama in Kuba. Beides völlig in Ordnung. In welchem Fall wäre es schöner, wenn er da geblieben wäre? Ich glaube, in China, das ist, glaube ich, die Menschenrechte ansprechen. Wo nichts ist, kannst du auch nichts ansprechen. Interessant wäre, gerade bei diesem beschminkten Bundespräsidenten mit offener Lebensgestaltung die Menschenrechte antanzen. Also das muss ja auch mal einen Fortschritt haben. Obama in Kuba ist, glaube ich, einfach immer noch diese schwere Bürde, die der Mann trägt. Kaum im Amt, guten Tag, Friedensnobelpreis. Wofür eigentlich? Also bei günstiger Auslegung mag das Nobelkomitee diesen Friedensnobelpreis dem amerikanischen Mehrheitswähler zugedacht haben, dass er das hinbekommen hat, wie ein grandioser O-Ton in der BBC hieß. Heute ist ein Mann Präsident der USA geworden, der von den ersten 17 US-Präsidenten noch hätte verkauft werden können. Also dafür einen Friedensnobelpreis gerne jederzeit. Aber Obama schleppt nun ad personam diese Last mit sich rum, den Mord an Osama Bin Laden, die vielen unglücklichen Entscheidungen in der Außenpolitik. Afghanistan ist nicht beendet, Guantanamo ist nicht aufgelöst. Er hat einen Rumpf von Gesundheitsreformen hinbekommen, aber das ist kein Friedensnobelpreis. Er hat dann, ich denke auf der Habenseite, tatsächlich unter anderem dadurch, dass er China und Russland mit in diesen Diskurs eingebunden hat, das iranische Atomprogramm beendet, hat darüber eine gewisse gewisse Lösungsoptionen erschlossen für den Syrien-Konflikt. Das finde ich sind gute Taten. Er hat gesagt, dass er im Nachhinein Guido Westerwelle recht gibt. Das hat er nicht gesagt, aber in der Sache, dass sie für Libyen null Strategie hatten, dass er nicht mehr weiß, warum dieser Krieg geführt wurde. Das hat eine gewisse Größe für einen Präsidenten, der noch amtiert. Und ganz am Ende steht dieses Kuba-Thema in Wirklichkeit, so wie er es jetzt macht, das ist wirklich wie ein Kolumbus-Ei auf den Tisch kloppen, finde ich. Das ist natürlich völlig morsch, dass da immer noch diese Kaltkriegskonfrontation fortgezeichnet wurde. Und Obama zeigt es, da geht man mal hin, da redet man mal, da muss man auch nicht gleich verliebt sein ineinander, aber da bewegt man realpolitisch was. Da ist jetzt noch mal so ein Achtel Friedensnobelpreis nachträglich begründet worden. Ich finde Obamas Friedensnobelpreis im Nachhinein deutlich begründeter als den für die EU. Ja, die haben wenigstens erst Leistung gebracht und haben sich dann blamiert. Stimmt. Zu dem Zeitpunkt war es noch nicht, also war es noch ganz okay, finde ich. Ja, stimmt, so gesehen, ja. Ich bin beim Abräumen meines Bücherregals bei 2014 angekommen und lese diese Schlafwandler von Mr. Clark über die Entstehung des Ersten Weltkriegs, was wirklich nochmal mit Blick auf heute erschütternd ist, in manchen Passagen. Und davor habe ich was gelesen über die Hanse und das hat viel Ähnlichkeit mit der EU. Also so ein Bund von Pfeffersäcken, die sagen, ist uns doch egal, unsere schärfste Waffe ist die Kohle und wenn es nicht ganz reicht, starten wir auch noch eine Flotte aus. Und das ist eine Denke, die ist gar nicht so weit weg von dem, wie der erfolgreiche Teil der EU funktioniert. Bitte schneiden. Ich lasse mir meine Lektüre jetzt immer, also ich habe mir jetzt im konkreten Fall die Lektüre von den Todesmeldungen diktieren lassen und bin gerade immer noch an Roman eines Schicksallosen von Imre Kertész. Aha. Also muss man wollen, diese Art von Erzählung und Geschichte? Also es ist ein KZ-Roman, aber war jetzt ein guter Anlass, das Buch, das seit 12 Jahren bei mir im Regal steht, dann doch mal zu lesen. Merle Haggard. Ja. Bedeutender Musiker. Hat noch mit Jerry Lee Lewis auf dessen Last Man Standing Album gespielt. Der immer noch irgendwie sowas Ähnliches tut wie Leben. Das ist tatsächlich krass. Ja, Johnny Cash ist tot, Carl Perkins ist tot, Elvis Presley ist tot und er ist der Last Man Standing von Sun Records. Aber gut, warum reden wir über die Lebenden? Wir haben genug Tote. Ja, gleich zwei FDP-Außenminister. Ja, und eine Anmoderation am führenden deutschen Nachrichtensender hieß, wieder ist es dann Freitag und wieder stirbt ein FDP-Außenminister. Das war der Moment, wo man bei Frau Kinkel anrufen wollte. Nein, die machen nur Spaß. Wer macht denn so eine Mode? Also, hä? Keine Namen. Okay. Ich glaube, es war ZDF. Also bei Genscher jetzt mit 89. Irgendwann kommt es dann halt. Westerwelle hat mich schon getroffen. Total traurig. Echt traurig. Das ist, glaube ich, ein völliger Schweinekrebs, Leukämie. Ja. Wo du offenbar wenig machen kann. Es gibt verschiedene Formen. Also es gibt sicherlich auch Formen, will jetzt niemanden irre machen, die sehr gut medizinisch therapierbar sind. Aber die Version, die er hatte, muss die schreckliche sein. Und ich gebe auch gerne zu, dass ich den manchmal sehr, also Peter Glotz hat ihn mal ganz früh den virtuellen Burschenschafter genannt und sowas hatte er. Also was Schneidiges, sowas extra draufhauerisches, apodiktisches. Ich will den auch nicht heilig sprechen. Jetzt Mortibus Nil Nisi, die Entscheidung, in Libyen nicht mitzugehen, hatte sicherlich auch was mit dem Blick auf die damaligen Landtagswahlen Baden-Württemberg-Rheinland-Pfalz zu tun, wo er wusste, also wenn sie in Baden-Württemberg noch reinkommen wollen, muss er jetzt irgendwas Urliberales tun, nämlich einen blödsinnigen Krieg nicht mitmachen. Und einige der Versäumnisse, die den Europäern in der Ukraine-Krise auf die Füße gefallen sind, fanden statt in der Amtszeit des Außenministers Westerwelle. Aber das kann man später vielleicht mal genauer und fairer betrachten. Nur, das ist ein Alter, wo man gerne noch sagt, so neue Chance. Ja. Wo es vielleicht auch der Politik gut getan hätte, wenn einer, der viel erreicht hat und auch großen Misserfolg erlebt hat, sagt, okay, Lektion gelernt, bin jetzt klüger und diese Klugheit auch zurückschenkt. Und das werde ich ihm zugetraut und hätte ich großartig, also bin ich traurig, dass das nicht geht. Ja. Bei Genscher habe ich festgestellt, dass ich quasi die komplette Politik der 80er Jahre, also ich bin ja 83 geboren, ich habe die komplette Politik der 80er Jahre im Prinzip durch den Spiegel von Hurra Deutschland gesehen. Also Genscher war für mich in erster Linie eine Gummipuppe, ja. Und dann irgendwann Politiker. Also ich erinnere mich an die Szene, die ich damals in der Tagesschau gesehen habe, bei meinen Großeltern, wo dieser Mann auf dem Balkon steht, irgendwas sagt und die Leute flippen aus, ja. Die natürlich für einen Sechsjährigen nur schwer mit Bedeutung zu füllen ist. Aber ja, für mich war Genscher eigentlich immer Genschman. Er selber konnte damit ja gut umgehen. Also er hat diesen Kult auch befördert oder jedenfalls nicht nach einem noch schnell zu erfindenden Artikel des Strafgesetzbuches dagegen, auch gegen Genschman-T-Shirts der Titanic, keine Klage geführt. Da stand Rudolf Seiters als Innenminister hinter ihm und man könnte lange rechnen, ob es nicht die Aufgabe des Innenministers gewesen wäre, diese innerdeutsche Entscheidung bekannt zu geben. Es war eine ungarische Entscheidung. Also er hatte auch durchaus ein Timing-Gefühl. Er war nie schneidig, nie aggressiv. Ich glaube, er wäre ein richtig schlechter Generalsekretär gewesen, weil er kein Zuspitzer war oder weil er die hohe Kunst des Entspitzens verstand. Aber er hatte einen Instinkt dafür, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein und sich damit auch ja eben ewig zu machen. Dass er sich in den letzten Jahren nochmal zur Eskalation in der Ukraine nicht geäußert hat, hat mich enttäuscht, weil ich meinte, der ideale Genscher, den ich mir in den 80er Jahren, also wenn ich jetzt den Vektor ziehe aus den wichtigsten politischen Zügen Genschers, kann der nicht dafür gewesen sein, wie die EU versucht hat, sich dieses Land noch eben unter den Arm zu klemmen. Aber das ist nicht fair, weil er da ja noch unteramts war. Insofern vermisse ich auch Genscher, auch wenn man mit einem Mann mit 89 zugestehen muss, dass er vielleicht auch ganz tief im Herzen im Kampf gegen die Krankheit keine Lust mehr hatte. Das ist ja so eine Art, würde ich mir eher wünschen für meinen Tod, dass man dann sagt, ja, das tue ich mir nicht mehr an. Mhm. Das ist ja das Doofe, dass man denkt, so Krankheiten, die sind ja vielleicht am Ende des Weges dafür da, dass ich sage, nee, also wenn ich nur in diesem maroden Körper hier noch ein bisschen mitmachen darf, dann möchte ich nicht mehr. So der Schmerz, das Leid, der Vergleich, was ich alles verloren habe an körperlichen Möglichkeiten. Und wenn das dann aber passiert bei den vielen jungen Menschen, die dieses Jahr verschwunden sind, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Roger Cicero haben wir schon angesprochen, 45. Das ist dann auch so in dem Alter, wo ich dann auch schon zu rechnen anfange, ne? Puh, ich bin jetzt, glaube ich, ich bin 4 Jahre älter als mein Schwiegervater war, als er starb. Wo ich mich dann immer freue, wenn ich meine Tochter sehe und denke, ah, ich darf länger. Ja. Ein Jahr mit ein Sensemann mit erlesenem Geschmack. Ich glaube, das wird auch weit über das völkische Lager hinaus nochmal an die altgermanische Religion erinnern, dass da oben einer sitzt, der sagt, die besten Köpfe möchte ich aber schnell bitte hier bei Valhalla am Tisch sitzen. Da sitzen jetzt Roger Willemsen, David Bowie, Lemmy Kilminster. Ich weiß nicht, die sollen dann ja an dieser Tafel mit Odin feiern und saufen und zechen und gute Laune haben. Das wird funktionieren. Auch mit Guido, auch mit allen Rogers, Merle Haggard. Aber dann sollen die ihn ja zum Weltenuntergang begleiten, zum Armageddon. Da gibt es auch einen germanischen Namen, für den mir jetzt gerade nicht zur Verfügung steht. Das stelle ich mir, also da müssen sie über die Kampftechnologie noch nachdenken, was da jetzt die einzelnen Verstorben leisten sollen. Vielleicht brauchte er Johann Cruyff für die Taktik. Exakt. Und er braucht irgendeinen Germanisten, um rauszufinden, wie heißt denn dieser Weltuntergang auf Germanistisch? Yggdrasil? Nee, Yggdrasil ist der Weltenbaum, ne? Ach. Ja, ja. Da erwischst du mich jetzt auf dem dritten Ragnarök. Ragnarök. Ja, dann nennen wir unseren Sohn doch Ragnarök. Stirbt zum Schluss, also kommt ganz am Ende, wird sehr alt. Yggdrasil ist die Esche, glaube ich, der Weltenbaum. Ja, ja, der Baum des Haders. Ich könnte euch Geschichten erzählen. Ja. Du heißt nicht Yggdrasil oder Ragnarök, sondern Lukas. Das ist richtig. Und du hast Friedrich. Und du hast eine tolle Twitter-Adresse, nämlich @einheinser. Genau. Mhm. Und die von deiner Firma ist @probonotv. So sieht's nun mal aus, Kameraden. Sagte mein Deutschlehrer, sagte allen Ernstes, leider auch schon verstorben. So sieht's doch aus, Kameraden. Als der Taschenrechner neu war, hat er mal eine Deutscharbeit damit zugebracht, den Fehlerkoeffizienten jedes Teilnehmers auszurechnen und dran zu schreiben. Und hatte einen Fehlerkoeffizienten von 700% jenseits des Klassendurchschnitts und hat getan, was er immer tat, wenn er eine Deutscharbeit zurückbekam. Er hat geweint. Und da muss man sagen, Taschenrechner muss das sein. Zumal man den auch so super zum Heulen bringen konnte. Den Namen muss rauspiepen. Okay. Ja, ich denke, das war's schon wieder. Ja. Schade. Immerhin, wir haben es geschafft. Es waren nur 5 Wochen Abstand. Sauber. Ich grüße Ralf Brucher. Na, Ralf. Wer ist Ralf? Produktionsmanagement, RTL. Ah, Grüße. Der hat mich scharf zur Ordnung gerufen und ich glaube, ich habe es ausgebadet, Genscher-Style, indem ich die komplette Schuld bei dir abgelastet habe. Ja, meinetwegen können wir in 5 Wochen wieder, da bin ich aus Stockholm zurück. Stöckenhölmen, wirst du denn auch Freizeit haben und dir zum Beispiel das tolle Vasa-Museum anschauen? Freizeit nicht so richtig viel, ja. Aber ich glaube so ein bisschen, Abba-Museum gibt es auch noch. Es gibt da innerhalb der verschiedenen Schäreninseln Stockholms, gibt es eine, die heißt, ich kann kein Schwedisch, Kungljurgården, das heißt so viel wie königlicher Tiergarten. Und das ist eine Insel, die dem König Schwedens gehörte und die er dem Volk geschenkt hat. Und deswegen ist da jetzt so Tivoli drauf, das heißt Grenagren oder so. Toll. Da ist so eine Schifferschaukel, wo man meine Tochter wollte da immer drauf. Und die sagt, der Papa, wir haben noch hier wir dürfen noch so oft, wie wir wollen. Und die sagt, kann ich nicht kotzen, Liebste. Aber sehr schön. Und eben auch so ein nordisches Museum, Skandinavien-Museum und sehr eben das Wassermuseum mit so einem Schiff, das sie nach 400 Jahren im Hafenbecken wiedergefunden haben, rausgezogen haben und jetzt in eine überturnhallengroße, nach gerade IKEA-große, museale Architektur gesteckt haben. Und da ist es immer dunkel, stinkt nach Teer, weil wenn da Licht wäre, würde das Schiff kaputt gehen. Okay, ich versuche möglichst viel davon mir anzusehen. Ich versuche halt als guter alter Freund, dich von der Musik da abzulenken. Das ist sehr nett, dankeschön. Also wenn ich mir das angucke, werde ich es bei Instagram posten. Sehr gut. Der langjährige BBC-Kommentator Tony Wogan ist tot. Terry Wogan. Terry. Stimmt, ja, der ist ja auch. Was machen die jetzt? Der war die fast, haben ja schon fast so legendär wie Peter Urban, müssen wir mal offen sagen. Zumal er Ire war, und das war ganz special, einer der prominentesten Radiomoderatoren der BBC war Ire. Der übrigens verewigt ist im Song Dark of the Matinee von Franz Ferdinand. Oh. I'm on BBC Two now telling Terry Wogan how I made it. Das muss ich meiner Frau sagen, ist ein riesen Terry Wogan Fan und wird dann Franz Ferdinand sein. Franz Ferdinand kommt natürlich in diesem Buschlachtenbummler vor. Ich wollte gerade sagen, da haben wir jetzt aber die Brücken, die wir hier schlagen. Schließt sich der Kreis. So, jetzt hätte ich Franz Ferdinand beinahe aufgeschrieben. Also Franz Ferdinand, wie heißt das Stück? Dark of the Matinee vom ersten Album. Ja. Ja. Ne? Also mehr von diesen Podcasts auch bei Soundcloud unter dem Namen Küppers Bushido. Wie sind wir eigentlich da drauf gekommen? Weiß keiner mehr, ne? Und Friedrich ist bei Facebook, Lucky und Fred sind bei Facebook, Probono TV ist bei Facebook. Und wenn unsere Penisse groß genug sind, sind wir auch bei Snapchat. Also nach der Operation. Das heißt, ich bin schon da. Die haben mir meine IP-Nummer und die kompletten persönlichen Daten ausspioniert und seitdem kriege ich nur noch so Spam-Mails für Penisverkleinerung. Genieß die Zeit, nimm dir noch einen Keks, freue mich, wenn du wieder da bist. Ja, vielen Dank. Es hat mich gefreut. Ich nehme noch eine von diesen Zuckerwaffeln hier. Belgischen Zuckerwaffeln. Oh, die sind so gut. Lucky und Fried. Eine Produktion von Lukas Heinzer und Friedrich Küppersbusch.